was über der Boden. Warum lässt uns weiter der Raum der Adern um? Nicht nur deutsches Blut in den Adern. Voll ans Gehirn. Voll ans Gehirn. Viele Jahre so ging dahin. Geknechte das Volk und betrogen. Wilhelme und Juden hatten gewinnt. Sie forderten auf Religionen. Im Volke geboren, das Land und sein Führer. Das Dauern und Hoffnung nach Deutschland uns wieder. Voll ans Gehirn. Voll ans Gehirn. Deutscher Hauch und reinendlich ein. Wir streiten des Siegen entgegen. Frei soll ihr Wald und frei von ihr sein. Mit würdig und trotzig bewegen. Wir malen den Feuchte und werden es wagen. Es gibt kein Zurück mehr und keine Absagen. Voll ans Gehirn. Voll ans Gehirn. Jugend und Karte, Mann für Mann. Du flammert das Hakenkreuz Bade. O Bauer, o Berge, o Arbeitsmann. Sie schwingen das Schwert und der Arme. Sie kämpfen für Liebe, für Arbeit und Lohn. Deutschland bewahrte und Juden den Ton.